Preis den Herrn, so ist es. Du veränderst diese Welt als der Liebende. Die Söhne der Herrlichkeit, die Söhne Gottes sind Liebende. Und diese Liebe ist die stärkste Kraft, die es im ganzen Universum gibt. Sie ist tatsächlich die wirksame Kraft der neuen Schöpfung. Und wir haben es ja in diesen Stunden, die ich halte, gerade in den letzten Wochen immer wieder davon gehabt, von dem, was diese Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung ausmacht. Denn in Christus, heißt es ja 2. Korinther 5, 17, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Das heißt mit anderen Worten, wir sind bereits, wenn wir in Christus sind, bereits ein Teilhaber dieser Zukunft. Welt, dieser neuen Welt, dieser Welt, in der die Liebe Gottes regiert, von der die Irme gerade gesagt hat und gesprochen hat. Und diese Welt, in der tatsächlich diese übernatürlichen Kräfte der zukünftigen Welt, diese übernatürlichen Kräfte Gottes, das Normale sind, der natürliche Zustand sind, die Energie Gottes sozusagen unser Lebenselixier ist. Weißt du, Jesus ist gekommen, er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, wurde ein Menschensohn, damit wir als Menschensöhne, die wir außerhalb der Herrlichkeit Gottes waren, damit wir zu Gottes Söhnen werden könnten. Mit anderen Worten, damit wir tatsächlich uns aus diesem himmlischen Reich heraus hier auf dieser Erde ausbreiten könnten. Damit wir tatsächlich diese zukünftige Welt hier zur Realität machen könnten auf dieser Welt, damit das, was in der neuen Schöpfung oder was die Bibel verheißen hat, eines Tages in dem neuen Himmel und der neuen Erde Realität wird, damit das bereits jetzt und hier Schritt für Schritt, Zeichen um Zeichen, Wunder um Wunder, Durchbruch um Durchbruch Realität wird. Halleluja. Bist du nicht froh? Wir sind der Kanal sozusagen. Wir sind die Brücke oder das Bindeglied oder wie auch immer du sagen möchtest, für diese zukünftigen Kräfte, für diese Herrlichkeit Gottes. Jesus hat gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dieselbe Herrlichkeit, die er zur Rechten des Vaters hat, die hat er uns gegeben. Halleluja. Und deswegen konnte er auch sagen in Johannes 14, 12, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere drüber hinaus. Und darüber sprechen wir in diesen Stunden. Wir sind schon fast am Ende. Ich denke, dass wir heute den letzten Teil schaffen, einfach dieser Zeichen und dieser Wunder, die zum Ausdruck bringen, dass tatsächlich diese neue Schöpfung, die du bist, ja, du hast gerade gehört, es ist schon vollbracht, die Liebe Gottes ist schon ausgegossen in dein Herz. Die Kräfte der zukünftigen Welt sind in Christus bereits in dir. Du bist bereits versetzt an himmlische Orte. Und diese Herrschaft soll sichtbar werden, diese neue Schöpfung soll sichtbar werden in dieser Welt. Und die automatische Folge sind natürlich Zeichen und Wunder, sind sogenannte Herrschaftswunder, sind Wunder der Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung. Und da gibt es so viele verschiedene Bereiche. Wir haben da verschiedene Folien. Evi, du kannst mal beginnen, die einzelnen Folien ranzuwerfen. Die erste Folie, genau, die wir uns angeschaut haben, war die Herrschaft der neuen Schöpfung über die Materie. Und wir haben das studiert, wie das Wort Gottes uns lehrt. Ja, die neue Schöpfung wird nicht mehr beherrscht von der alten Schöpfung. Die neue Herrschaft wird nicht mehr von den Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung beherrscht, sondern sie hat tatsächlich Herrschaft im Bereich der Materie. Und die Folge sind Zeichen und Wunder wie Heilungswunder, kreative Wunder. Wir haben gesehen hier Materialisierungs- und Rematerialisierungswunder, Auflösungswunder, Reparaturwunder, Naturwunder, Bewahrungswunder, Mehrungswunder. Ich habe euch für alle diese Dinge bereits Beispiele gegeben. Ich habe euch Zeugnisse vorgelesen, gerade aus der letzten Zeit, was alles in diesen Bereichen passiert. Und es passiert ständig, auch letzten Sonntag wieder sind starke Wunder passiert hier im Gottesdienst und wir haben die E-Mails bekommen. Also all diese Dinge sind automatischer Ausfluss der Realität dieses neuen Lebens, das wir haben. Und das ist das, wo wir dich hier lernen in dieser Glory Life Schule. Darum geht es, dass du ein Bewusstsein bekommst, wo du tatsächlich zu Hause bist. Weißt du, es geht hier nicht um um Appelle. Ja, du musst das tun und du musst das tun und du musst das tun. Nein, alles, was du tun musst, ist dir bewusst werden, wer du bist, was du hast, was du kannst, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein, was es bedeutet, ein Sohn der Herrlichkeit zu sein und dann dementsprechend zu handeln. Nicht mehr vergessen, wie du ausschaust, wenn du in den Spiegel des Wortes geschaut hast. Ja, Jakobus sagt, wir sollen nicht vergessen, wie wir ausschauen, wenn wir in den Spiegel geschaut haben, sondern wir sollen hingehen in diesem Bewusstsein, dass wir genau der sind und genau das sind, was das Wort Gottes sagt, dass wir sind. Und so kommen diese Zeichen und Wunder, wir können die nächste Spalte ranmachen, die Zeichen und Wunder der Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte hervor, wie Immunität gegen Krankheiten, gerade jetzt besonders ein besonderes Zeichen, das wir uns ziehen sollten, auch Halleluja, dass niemand bei Glory Life von diesem Coronavirus irgendwie überwältigt wird, ja, grenzenloser Schutz, grenzenlose Kraft, ja, Energie, die Gott dir zufließt, ja, fließen lässt. Das heißt im Wort Gottes, er erneuert deine Jugend wie beim Adler. Das heißt, er möchte dich täglich frisch machen. Und ich habe auch dafür schon einige Zeugnisse weitergegeben und Beispiele genannt, wie das sich auswirkt. Einfach, wenn Menschen plötzlich übernatürlich keinen Schlaf brauchen oder übernatürlich wie unverwundbar scheinbar sind, bestimmte menschliche Bedürfnisse ausgehebelt sind und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt heute da nicht mehr drauf ein. Wir machen gleich die nächste Tabelle, die Herrschaft über den Tod. Das haben wir auch uns angeschaut. Ich habe euch Zeugnisse erzählt, wo wir erlebt haben, wie die Toten auferweckt werden. Bereits einige Male in unserem Dienst haben wir das erlebt. Preist den Herrn, das ist auch ein Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung. Und dann gehen wir weiter auf die nächste Folie. Wir haben die Herrschaft gesehen im Bereich der Ressourcen und der Finanzen. Wir haben gesehen, dass wir in Jesus grenzenlosen Zugang oder umgekehrt ausgedrückt Zugang zu grenzenlosen Finanzen haben. Halleluja, preist den Herrn. Wir ziehen uns das, weißt du, für alles, was Gott uns gesagt hat und was Gott in Auftrag gegeben hat. Halleluja. Dafür ist Überfluss da, grenzenlose Ströme stehen zur Verfügung und wir brauchen nur im Glauben da hineinzutreten. Es hängt nicht ab davon, ob die Welt eine Wirtschafts- oder Finanzkrise oder sonst irgendwas hat. Weißt du, dieses Reich und damit auch dieses Haus und damit diese Söhne und damit du und damit ich, wir operieren nicht gemäß dem Wirtschaftssystem dieser Welt. Halleluja, sondern wir operieren gemäß dem Wirtschaftssystem Gottes. Und das ist eine ganz andere Sache. Aber ich gehe heute auch darauf nicht näher ein, sondern wir gehen weiter zum nächsten Teil. Wir haben uns angeschaut und ich habe euch auch dafür Beispiele gegeben. Zeit, Wunder, Herrschaft über die Zeit. Das ist ein ganz eigenes Thema, über das wir in der Glory Life Schule immer wieder lernen. Ich habe euch dafür Beispiele gegeben. Wir machen weiter die nächste Spalte. Wir haben uns angeschaut, Herrschaft im Bereich des Raumes, ja, was uns unabhängig macht davon, von den Begrenzungen des Raumes. Ja, allein das, dass wir heute Abend hier im Geist eins sein können und es so ist, wie wenn du hier im Raum bist, ist bereits ein Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung im Geist über den Raum. Da ist keine Distanz. Und Zeichen im Sichtbaren davon sind, wenn Menschen übernatürlich versetzt werden, wenn Menschen im Geist reisen, wenn Menschen an zwei oder drei Orten gleichzeitig auftauchen. All diese Dinge passieren und all diese Dinge haben wir in unserem Umfeld schon erlebt. Wenn die Kraft Gottes durch Tücher und Kleidungsstücke übertragen wird zu den Kranken. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben diese Tücher, die wir verteilen, absolute Hochkonjunktur. Die Astrid tut jede Woche einen Korb von Tüchern verschicken für Menschen, die einfach diese Tücher auf Kranke legen wollen und sie werden gesund. Halleluja. Preis den Herrn. Du kannst diese Tücher auch bei uns im Büro bestellen, wenn dich das interessiert. Aber da ist es einfach gewaltig, was da passiert über diese Tücher und Kleidungsstücke. Und es hat damit zu tun, dass wir Herrschaft haben im Bereich des Raumes. Halleluja. Nächste Spalte. Da waren wir das letzte Mal, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Ich wiederhole es ganz kurz, die Herrschaft im Bereich der Dämonen. Die neue Schöpfung hat grenzenlose Herrschaft über Dämonen. Ja, du kannst es sehen, ich habe das letzte Mal das Beispiel gebracht vom besessenen Gerasener. Ja, das war wirklich ein Geist, der Herrschaft und Macht hat über eine ganze Region. Und als dieser Geist ausgetrieben wurde, da ist praktisch eine ganze Region verändert worden im Geist. Da ist eine ganze Region verwandelt worden im Geist und wir sehen dann, wie zunächst war es so, dass die Reaktion erstmal die war, Jesus, geh weg aus unserer Region und dann ist er weggegangen und dann kam er eine Zeit später, kam er wieder und dann haben sie ihm schon den ersten Taubstummen gebracht und der wurde gesund und gewaltige Erweckung ist ausgebrochen, weil einfach dieser Starke über diese Region, Jesus hatte darüber Herrschaft genommen und er hatte diese Region verlassen und so glaube ich auch, dass wir in dieser letzten Zeit immer mehr erleben werden, wie tatsächlich durch die Söhne der Herrlichkeit, vielleicht nicht unbedingt nur einen einzelnen Sohn immer, aber durch ganze Gemeinden oder durch den Leib Christi insgesamt, wie ganze Regionen und auch Nationen verwandelt werden, so wie es im Alten Testament an einer Stelle heißt, Jesaja 19, 21, wo es heißt, dass ganz Ägypten an einem Tag zum Beispiel zum Herrn kommen wird. Und wir gehen auf diese Zeit zu, wo ganze Nationen an einem Tag zum Herrn kommen. Was glaubst du, wozu Gott einfach diese ganzen Technologien gegeben hat, wie Internet, wie Fernsehen, wie diese ganzen Dinge? Weißt du, Gott muss nur eine Tür öffnen, braucht nur so machen und eine Botschaft geht raus an einem Tag nach ganz Deutschland, nach ganz Österreich, in die ganze Schweiz, die Menschen hören es und weil es der Kairos-Moment ist, plötzlich an einem Tag wendet sich die ganze Nation um und sagt, Gott ist der Herr, Jesus ist der Herr, ihm müssen wir nachfolgen. Halleluja. Und ich glaube, dass dieser Tag kommt. Preis den Herrn. Und damit habe ich nicht gesagt, dass ich glaube, dass jeder Mensch am Ende errettet wird, weil das ist immer eine persönliche Entscheidung. Aber ich glaube daran, dass ganze Nationen insgesamt wirklich Entscheidungen treffen, zum Herrn zurückzukehren. Und unsere Nationen brauchen es definitiv unbedingt. Aber ich glaube, es kommt. Halleluja. Und Gott wird auch diese Krise dazu benutzen, dass es noch schneller kommt. Amen. Ich habe euch die Prophetie vorgelesen von dem Summer of Glory, der prophezeit worden ist von einem Propheten aus Amerika für diesen Sommer hier spezifisch in Deutschland. Und ich glaube daran, dass das passiert. Halleluja. Preist den Herrn. Ich möchte euch an der Stelle noch ein Zeugnis vorlesen, um diesen Bereich abzuschließen und dann heute zum nächsten Bereich oder eigentlich zum letzten Bereich, dann den wir noch unter diesem Oberthema durchmachen, möchte ich euch ein Zeugnis geben, das illustriert einfach die Herrschaft auch im Bereich der Dämonen, diese Autorität, die Menschen freisetzt, auch von selbst tiefsitzenden dämonischen Belastungen, traumatischen Erlebnissen der Vergangenheit wirklich freisetzt. Und ich habe hier ein Zeugnis von einer Frau aus der Schweiz, das ist wann ist es, 30. März ist es gekommen, also ist gerade mal 14 Tage alt und sie schreibt hier, wegen einem Schleudertrauma im Jahr 1994 und danach noch weiteren traumatischen Erlebnissen war es mir seither nahezu unmöglich, normal zu leben. Obwohl ich Jesus 1994 in mein Herz eingeladen hatte, hatte ich Berge von Problemen jahrelang, jahrzehntelang. Ich habe einen Job nach dem anderen verloren, obwohl sehr gut qualifiziert. Soziale Kontakte konnte ich kaum mehr pflegen. Alle Kraft brauchte ich zum Überleben und irgendwie über die Runden zu kommen. Vor circa 15 Jahren wurde alles noch schlimmer, sodass ich seither nicht mehr arbeiten konnte. Das hört sich für mich schon nach massiver dämonischen Belastung und Bedrückung an. Amen. Und sie schreibt, ich wusste, ich brauche ein Wunder, um irgendwie wieder normal leben zu können. Im Dezember 2018, da sind wir noch nicht ganz. Im Dezember 2018 war ich in einem Wundergottesdienst in Stuttgart. Es ging mir sehr schlecht und ich wusste, ich brauche Heilung für meine traumatisierte Seele. Ich habe Pastor Georg um Gebet gebeten für meine traumatische Vergangenheit. Es war so gewaltig, bereits auf der Heimfahrt in die Schweiz spürte ich damals eine markante Veränderung in meinem Sein bzw. meiner Seele. Dank diesem einen Gebet erwies sich dann das Jahr 2019 für mich als das beste Jahr seit 1994. Ich bin richtig aufgelebt. Der Unterschied zu vorher war wie Tag und Nacht. Im Dezember 2019 war ich nochmals in einem Gottesdienst im Glory Life Zentrum in Filderstadt. Da sich bei meinen beiden Füßen ein Hallux gebildet hatte, ging ich dann mit der Erwartung in diesen Gottesdienst, dass Jesus an diesem Sonntag meine Füße heilen würde. Ja, und da war dann noch etwas in meinem Leben, das noch immer nicht in Ordnung war. Ich war jedoch unfähig, dieses etwas einzuordnen. Auch das, sowas klingt immer nach dämonischen Mächten, ja, mit Worten zu beschreiben oder abzuschütteln. Es war einfach da. Es war etwas da, das mich permanent bremsen wollte. Und wenn ich nicht enorm aufpasse, löste dieses Etwas in mir hochgradig physische Probleme aus. Zeitweise erlebte ich es auch als lebensbedrohlich, akute Atemnot, starke Schmerzen. Als ich dann beim Heilungsteam auf Andreas Göcking zuging, war ich ziemlich am Anschlag. Die lange Autofahrt und Stress ohne Grund waren so kräfteraubend. Dann sagte Andreas ein paar wenige Worte, welche die Antwort auf dieses Etwas waren, woran ich circa 17 Jahre lang gelitten hatte und daher nicht fähig war zu arbeiten. Gott zeigte Andreas, dass ein Geist der Angst direkt auf meinem Herzen saß. Und ich war total überwältigt, dass mein geliebter Gott mich nach Filderstadt führte, um diese Offenbarung zu schenken und mich von diesem ganz schlimmen Zustand zu befreien. Andreas hatte dann auch für mein allgemeinen Gesundheitszustand gebetet und ich habe jedes Wort glaubend angenommen mit folgendem Resultat. Die letzten Weihnachtsferien 2019 waren die absolut schönsten seit 1994. Ich bin gewandert wie seit 26 Jahren nicht mehr, große Wanderungen. Ich habe schönste soziale Kontakte genießen können. Endlich darf ich totalen Frieden und totale Ruhe erleben. Ich bin unsagbar glücklich und dankbar. Dieser Geist der Angst ist wirklich weg von meinem Leben. Jesus gehört aller Dank. Danke von Herzen, lieber Pastor Georg und Andreas, für euren wunderbaren Dienst im Reich Gottes. So schön, dass es Glory Life gibt. Ihr alle seid so ein Segen. Danke von Herzen für alles. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht der Hammer? Also das ist ein Zeichen der Herrschaft in der unsichtbaren Welt über dämonische Belastungen auch in deiner Seele. Und ich sage dir, wenn du heute Abend zuhörst oder zuschaust und da ist etwas in deiner Seele, da ist vielleicht etwas in deinem Leben, was dir vielleicht schon dauerhaft zu schaffen macht und wo du bisher nie davon freigesetzt worden bist, dann nimm einfach gerade das jetzt für dich in Anspruch, weil da ist Befreiung, da ist Freisetzung für dich in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Und ich sage, jedes Trauma, jede Belastung, egal wie auch lange auch immer sie bereits in deiner Seele drin sind, jede Angst, jede Enge, jede Bedrückung, jede Depression, jede psychische Zwangsstörung, sie verlässt deine Seele jetzt in Jesu Namen. Uiuiuiui. Oh, da passiert was. Halleluja. Wow, kann es sein. Bumm, bumm, bumm, überall da geht's raus. Halleluja. Während du zuschaust, verlässt dich. Also das allererste Mal, wo ich erlebt habe, dass bei mir was Dämonisches rausgegangen ist, das war ganz am Anfang meines Glaubenslebens, als ich das allererste Mal im charismatischen Gottesdienst war. Das ist jetzt 28 Jahre her. Und da kam ich in diesen Gottesdienst und da war der Lobpreis und das war alles für mich vollkommen ungewohnt. Und plötzlich, während um mich herum dieser Lobpreis abgeht, spüre ich diese starke Kraft und wie etwas durch meinen Kopf wusch mich verlässt. Und ich wusste damals nicht, was es war. Aber genau das ist, was ich jetzt gerade gesehen habe, als ich gebetet habe. Genau das passiert bei dir jetzt gerade, da wo du bist. Da verlassen dich Dinge, da verlassen dich Ängste, da verlässt dich Depression, da verlässt dich Enge, da verlässt dich Bedrückung, da verlassen dich traumatische Erlebnisse, Dinge, die dich Jahrzehnte vielleicht geknechtet haben. Sie verlassen dich jetzt, weil die neue Schöpfung hat Herrschaft über Dämonen. Und zwar grenzenlose Herrschaft. Es gibt keinen Dämon, der zu stark wäre für die neue Schöpfung. Das musst du immer wissen. Weißt du, es gibt keine zu dicken, zu großen, zu starken, was auch immer, Dämonen, zu fiesen Dämonen. Ja, meiner ist ein ganz fieser. Ja, ich sag dir, ich habe so eine fiese Autorität über jeden fiesen Dämon. Das ist noch viel, viel fieser. Halleluja. Weil Jesus in mir lebt. Und ich sagte, die gleiche Autorität, die hast du auch. Die gleiche Macht über die unsichtbare Welt, über die Macht der Finsternis hast du auch. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Egal, ob große Kraft, kleine Kraft, dicker Dämon, dünner Dämon. Ich habe dir Autorität gegeben, auf alle Kraft des Feindes zu treten und nichts wird dir schaden. Halleluja. Sag Amen. Ich höre es ganz laut. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, wir gehen zur nächsten Folie, zum letzten Punkt. Halleluja. Entschuldigung, wir sind erst noch beim vorletzten Punkt. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Herrschaft über den ganzen Bereich Verstand, Wissen, Erkenntnis und Weisheit. Du musst verstehen, im Zeitalter der Herrlichkeit, und das ist ja unser Oberthema, Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit. Zeichen sind immer etwas, was hinweist. Zeichen weisen hin auf etwas. Diese Kennzeichen weisen hin auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Realität der neuen Schöpfung. Und wir behandeln diese Kennzeichen und eines dieser Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit unmittelbar bevor Jesus wiederkommt ist das, dass die Christen, dass die Söhne Gottes mehr und mehr diese grenzenlose Herrschaft auch im Bereich des Verstandes und des Wissens anzapfen, die grenzenlosen Möglichkeiten, die in Gott sind. Wie viele von euch glauben, dass in Gott alles Wissen ist? Halleluja. Ja? Preist den Herrn. Wie viele von euch glauben, dass sie Zugang haben zu allem Wissen? Amen. Ich gebe dir eine Bibelstelle dazu, wenn du es noch nicht glaubst, weil du sollst glauben, was das Wort sagt. Ja? 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 20. Ja, ich brauche es gar nicht aufschlagen, ich weiß es auswendig. Da heißt es, ihr habt alle die Salbung und ihr habt alles Wissen. Amen. Das heißt, durch die Salbung Gottes in dir, durch den Heiligen Geist in dir, hast du tatsächlich Zugang zu allem Wissen. Und ich gebe dir noch eine Bibelstelle dazu, nämlich Jesaja Kapitel 11, ab dem 3. Vers. Da ist die Rede von den sogenannten 7 Geistern Gottes. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist ein Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit, dass wir mehr und mehr davon, ich sag mal, vom Anzapfen oder vom Empfangen einzelner Gaben des Geistes, wie zum Beispiel der Gabe der Erkenntnis, ja, oder der Gabe der Weisheit, mehr und mehr dahin kommen, dass wir tatsächlich den Geist der Weisheit und den Geist der Erkenntnis und den Geist des Verständnisses anzapfen, die jeder für sich genommen einer der 7 Geister Gottes sind, von denen in Jesaja 11 die Rede ist, aber dann auch wieder in Offenbarung Kapitel 4 kannst du wieder davon lesen. Aber hier in Jesaja 11 werden sie definiert. Da heißt es, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verständnisses, der Geist des Rates und der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Dieser Geist wird auf Jesus sein, das wird da vorausgesagt, und durch Jesus auf den Söhnen Gottes, die wie er sind in dieser Welt. Das heißt, wir werden als Söhne Gottes im neuen Bund mehr und mehr, bevor Jesus wiederkommt, zugerüstet, tatsächlich in diesen Geistern Gottes zu gehen. Ja, ich mache dir den Unterschied deutlich. Weißt du, es ist eine Sache, mal spontan ein Wort der Erkenntnis zu bekommen für eine bestimmte Person. Und das ist eine super Sache. Ein konkretes Wort der Erkenntnis. Du redest mit jemand und dann weißt du plötzlich, ja, was es immer, den hat sein Vater missbraucht oder die hat sein Vater missbraucht und deswegen ist dann Trauma und es ist vor 27 Jahren gewesen und darunter leidet die Person noch. Einfach als ein Beispiel. Ja? Das ist ein Wort der Erkenntnis und dann sagt die Person, ja genau so ist es. Oder eine PIN-Nummer, die jemand hat, jetzt neulich vor 2 Wochen hatte ich im Sonntag Livestream-Gottesdienst eine PIN-Nummer, ich glaube 5736 oder so war es, glaube ich. Und dann kam auch prompt die E-Mail von jemandem, sagt, ja genau, das war für mich. Ich hatte ein konkretes Wort dazu und es traf auch total auf sie zu, es hat sie ganz stark berührt. Ja, das sind Worte der Erkenntnis, spezifische Worte der Erkenntnis. Aber ihr Lieben, ich glaube, und ich habe das auch schon erlebt, immer wieder, dass wir in Zeiten hineingehen, wo wir mehr und mehr den Geist der Erkenntnis anzapfen. Und das ist dann ein Bereich, als Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn ich zum Beispiel einen Gottesdienst halte, wenn dieser Geist der Erkenntnis auf mich kommt, dann ist es so, dann gehe ich durch die Reihen durch und es ist ganz egal, wen ich anschaue, ich sehe einfach, was das körperliche Problem ist bei der Person, zum Beispiel. Ja, dann ist nicht nur ein Einzelnes, wo, okay, da ist jetzt irgendwie, das wird jetzt gehighlightet von Gott, sondern es ist, du bewegst dich in einem Geist, in einem geistlichen Bereich, wo du plötzlich bei all denen, auf die du einfach schaust, Dinge siehst, die du nicht wissen kannst. Das ist dann der Geist der Erkenntnis. Wie viele von euch wollen das mehr und mehr anzapfen? Halleluja, streck dich einfach mal gerade jetzt aus. Das ist der Geist der Erkenntnis. Ja, davon ist die Rede in Jesaja 11, Vers 3. Der Geist der Erkenntnis, von der Gabe zum Geist. Von der Gabe, bestimmte Dinge zu wissen, verstehst du? Jeder Mensch weiß bestimmte Dinge. Aber was ist, wenn der Geist des Verstandes oder des Verständnisses, du kannst es in beider Weise übersetzen, wenn der Geist des Verstandes und des Verständnisses auf dich kommt, also dann bekommst du grenzenlosen Zugang zu allem Wissen, das Gott hat. Beispiel, weißt du, an Pfingsten, als der Geist Gottes auf die Jünger kam, da sagten die umstehenden Leute, die aus unterschiedlichsten Nationen kamen und die unterschiedlichste Sprachen sprachen, sagten, jeder von uns, egal aus welcher Sprache wir kommen, hören einen von denen, mindestens einen von denen, die da plötzlich in neuen Zungen geredet haben, wir hören sie in unserer Sprache sprechen. Mit anderen Worten, Gott gab diesen Jüngern, wie sie da saßen, durch den Heiligen Geist einen Download einer fremden Sprache, die sie natürlicherweise nie gelernt hatten. Er gab ihnen Zugang zu Wissen über Grammatik, über Worte, über Vokabeln, die sie nie im Natürlichen gewusst hätten. Und ihr Lieben, solche Dinge passieren bis heute. Ich kenne Leute, die haben übernatürlich eine komplette Fremdsprache von Gott bekommen. Einfach ohne sie wirklich auf die klassische Weise zu lernen. Plötzlich konnten sie Englisch, plötzlich konnten sie Spanisch, Portugiesisch, manche mehrere Sprachen sogar. Gott kann Dinge downloaden aus dem Bereich seines grenzenlosen Wissens, durch den Geist des Verständnisses. Wie von euch wollen das? Halleluja. Preist den Herrn. Fremdsprachen. Oder auch zum Beispiel unser guter Freund Joshua Mills als Beispiel. Hat nie Keyboard gelernt gehabt. Aber mit 17, als der Geist Gottes ihn begann zu erfüllen, plötzlich setzt er sich ans Keyboard und übernatürlich wurde er zu einem der besten Keyboard-Lobpreiser, den du dir nur vorstellen kannst. Plötzlich hat der Heilige Geist hat ihn gelehrt. Und es war nicht eine Sache irgendwie nach Lektion 1, 2, 3, 4, 5, sondern er hat sich einfach hingesetzt und ein Download. Verstehst du, dass der Geist des Verständnisses ist wie ein Download. Plötzlich verstehst du, wie es geht. Weißt du, und du kannst es für unterschiedliche Bereiche nehmen. Vielleicht möchtest du einen Download von Gott übernatürlich, wie man Autos repariert. Gott weiß es. Amen. Vielleicht sitzt du gerade vor einem Puzzleteil von ich weiß nicht was, was du gerade zusammenbauen willst. Ja? Und du sagst, ich weiß nicht, wie das alles zusammengehört. Aber weißt du, Gott weiß es. Und da ist ein Geist des Verständnisses, den Gott uns als Söhnen der Herrlichkeit eröffnen möchte, in den wir hineintreten können durch Glauben. Und das sind Downloads von Gottes grenzenlosem Wissen. Ihr habt alle die Salbung und ihr habt alle das Wissen. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Es war jetzt interessant, als ich vor einem halben Jahr, das war das erste Mal, als ich bei Sid Roth war, da war mit mir zusammen an diesem Tag wurde eine Frau auch interviewt, beziehungsweise vor mir wurde sie interviewt und die sagte etwas Interessantes und ich hatte das noch nie vorher so gehört, aber mir wurde das bewusst, genau das stimmt, was sie sagt. Sie sagte nämlich ganz einfach, jeder Christ hat in sich die Fähigkeit, das, was er in Sprachen spricht, auch auszulegen. Dachte ich, aha, so habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte, die einen haben die Gabe der Sprachenrede, die anderen haben die Gabe der Auslegung. Ja, sagte sie, ja, das ist die Sprachenrede in der Gemeinde. Aber wenn du mit dem Geist Gottes verbunden bist und du sprichst aus dem Geist Gottes Dinge in Zungen, Dinge in neuen Sprachen, dann hat dieser selbe Geist in dir immer auch die Auslegung dessen, was du sagst. Das heißt, du kannst es praktizieren. Ich habe das tatsächlich teilweise seither geübt und auch mit meiner Frau zusammen teilweise geübt, ja, dass du wirklich, du sprichst etwas in Sprachen und dann springst du im Glauben hinein und dann kommt die Auslegung. Und plötzlich merkst du, ja tatsächlich. Und du spürst, weißt du, das ist nicht irgendwas, was du dir ausdenkst, sondern du merkst, da ist plötzlich ein Fluss, da ist ein Verständnis. Der Geist Gottes schließt dir Dinge auf. Ich glaube, das sind auch Dinge, die sind wir gerade erst im Beginn zu touchen. Wir werden mal eine Stunde machen hier in der Glory Life Schule, wo wir das aktivieren werden, wo du lernst, deine Sprachen auszulegen. Wo du lernst, in Sprachen zu beten und sofort auszulegen, was der Geist dir gibt, auszusprechen. Wo du lernst, die Sprache von jemand anders, mit dem du betest, sofort auszulegen. Also wir denken oft so, ja, da muss Gott einfach übernatürlich eine spezielle Gabe auf mich runterwerfen. Aber weißt du, wir gehen weg von dem bloßen Orientiertsein auf einzelne Gaben und hin zum Anzapfen des Geistes des Verständnisses, des Geistes der Auslegung, des Geistes der Weisheit. Wie viele von euch wollen immer in übernatürlicher Weisheit handeln? Halleluja. Und nicht nur, oh ja, heute bei der Arbeit kam eine Gabe der Weisheit auf mich und plötzlich wurde alles wieder gut. Aber leider, morgen, da habe ich wieder eine schwierige Situation, aber irgendwie die Gabe der Weisheit kam nicht, jetzt ist alles geschrottet. Nein, da ist ein Geist der Weisheit, den wir anzapfen können. Halleluja. Der uns permanent in diesen Dingen laufen lässt. Also grenzenlose Herrschaft im Bereich des Verstandes, des Wissens, der Erkenntnis und der Weisheit. Da gibt es noch ganz, ganz viele Dinge, die man darüber sagen könnte. Aber ich belasse es mal dabei. Wir werden auf einzelne Sachen sicher noch in einzelnen Stunden auch in der Glory Life Schule eingehen, wie zum Beispiel das Auslegen unserer Sprachenrede. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende Sache, weil das ist schon was Starkes. Halleluja. Also stell dir vor, du und dein Ehepartner, ihr betet einfach zusammen. Der eine betet in Sprachen, Shakarabaramanda, und der andere sagt, so spricht der Herr, und legt sofort aus. Weißt du, dann hast du Sprachenrede und Weissagung in einem. Preist den Herrn, ein Top-Team. Halleluja. Okay, also, sag mal mit mir zusammen, grenzenlose Herrschaft im Bereich des Verstandes, der Erkenntnis und der Weisheit. Halleluja. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieses Gesamtthemas, Herrschaft der neuen Schöpfung, Kennzeichen oder Zeichen und Wunder, die Herrschaft der neuen Schöpfung deutlich machen. Und dieser letzte Bereich, den wir heute zum Ende bringen wollen, wahrscheinlich, ist der Bereich, ich nenne es mal so, die Zeichen, die sich manifestieren, weil in der neuen Schöpfung, also in den Söhnen der Herrlichkeit, die Grenze zwischen himmlischer Welt und natürlicher Welt aufgehoben ist. Ja, Jesus hat den Weg frei gemacht. Mit anderen Worten, da, wo neue Schöpfungen unterwegs sind, da, wo Söhne der Herrlichkeit sind, da gibt es keine Trennung zwischen unsichtbarer, übernatürlicher Welt und natürlicher Welt mehr. Wir haben jederzeit freien Zugang, sagt das Wort Gottes, durch das Blut Jesu Christi, jederzeit freien Zugang in das Allerheiligste. Der Vorhang zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt in Christus ist nicht nur dünn, sondern er ist weggenommen, er ist nämlich zerrissen. Er ist zerrissen damals, als Jesus am Kreuz starb. Da wurde der Weg freigemacht in das Allerheiligste. Das heißt, der Vorhang ist tatsächlich zerrissen. Diese Realität der neuen Welt kann sich, wenn wir in Christus sind und dieser Realität glauben, kann sich diese Realität der neuen Schöpfung, wo auch immer wir sind, völlig frei manifestieren und damit eben die Engel und alles, was mit den übernatürlichen Wesen im Himmel und mit der Realität der übernatürlichen Welt zu tun hat, kann sich manifestieren hier auf der Erde. Und die Folge davon sind ganz spezifische Zeichen und ganz spezifische Wunder, die das zum Ausdruck bringen. Ich habe ja gesagt, Zeichen sind Zeichen, das heißt, sie weisen auf etwas hin. Wunder können auch Zeichen sein, die auf etwas hinweisen, aber der im Vordergrund steht bei Wundern einfach, dass es einfach etwas ist, wo aus Minus Plus wird. Zeichen sind nicht unbedingt etwas, wo aus Minus Plus wird, sondern Zeichen sind einfach Zeichen, die deutlich machen, dass etwas da ist und dass etwas real ist, was wir vorher nicht gesehen haben oder was vorher für uns nicht real war. Also Beispiel jetzt vor zwei oder drei Wochen war es, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss mal nachschauen, in einem unserer Livestream-Gottesdienste am 29. März war es, also vor zwei Wochen, am 29. März schreibt jemand zum Beispiel während des Gottesdienstes auf unsere E-Mail-Adresse wunder@glorylife.de, schreibt sie einfach, ihr Lieben, im Wohnzimmer bei uns auf dem Boden hat sich gerade eben Goldstaub manifestiert. Preist den Herrn. Jetzt sagst du, ja, was Goldstaub, was heißt es? Ein Zeichen. Worauf weist Goldstaub hin, wenn sich plötzlich übernatürlich, wo du vorher weißt, da ist gesaugt worden, da war nichts, da war kein Goldstaub oder sonst Staub oder Silberstaub oder sonst irgendwas, da war einfach nichts und plötzlich manifestiert sich das vor deinen Augen auf dem Fußboden. Ja, was ist das? Ja, es ist ein Zeichen, das hinweist auf eine unsichtbare, übernatürliche Realität. Zum Beispiel weist dieser Goldstaub, kann verschiedene Bedeutungen haben, kann ein Zeichen sein, einfach für den grenzenlosen Wohlstand, der im Himmel ist. Ja, Gold und Silber, die Straßen im Himmel sind aus Gold. Ich glaube, weißt du, wenn im Himmel die Engel Straßen kehren, dann ist die automatische Folge die, dass nicht Staub runterfällt, sondern dass Goldstaub runterfällt. Das ist ja logisch. Halleluja. Preist den Herrn. Also, ist ein Zeichen, auch zum Beispiel für diesen Wohlstand, den das Volk Israel erlebt hat, als es aus Ägypten ausgezogen ist. Wo es heißt, sie zogen aus mit, oder er ließ sie ausziehen mit Silber und mit Gold. Es ist ein Zeichen, dass Gott mit uns ist. Es ist ein Zeichen seiner Gegenwart. Gold steht auch für die Herrlichkeit. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Ein Zeichen für die größere Herrlichkeit. Ja, wenn der Vorhang oder die Grenze zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt aufgehoben ist, dann ist es ganz natürlich, dass sich ab und zu mal einfach etwas vom Himmel hier auf der Erde manifestiert. Das Gleiche ist es, wenn Edelsteine sich manifestieren übernatürlich hier auf der Welt. Ja, wir hatten das mal vor schon einige Jahre her, da hatten wir mal ganz stark, über mehrere Wochen hinweg haben sich ständig Achate manifestiert in unseren Gottesdiensten. Wir haben die zum Juwelier gebracht und er hat die untersucht und hat gesagt, ja, die gibt es in Deutschland nur in Idar-Oberstein im Bergwerk, sonst nirgends. Und hat uns gefragt, wo wir die her haben und haben gesagt, ja, die haben wir da im Gottesdienst auf dem Boden gefunden und so. Und dann hat es, glaube ich, eine Frau damals beim Juwelier, schaute sie uns ganz komisch an. Ja, die haben sich manifestiert im Gottesdienst. Ja, wofür steht das? Der Achat ist einer der Halbedelsteine, die auf der Brustplatte des hohen Priesters sind. Steht für den Stamm Aser. Da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Der Stamm Aser Aser heißt so viel wie der Glückliche oder der Glückselige. Halleluja. Jetzt weiß ich, warum ich immer im Herrn so glückselig bin. Weißt du, ne? Einfach ein Zeichen auch des Bundes Gottes. Der Achat steht auch für den Bund Gottes. Ja, diese Schlieren, die so in den Achat teilweise drin sind, stehen einfach zeichenmäßig für den Regenbogen. Ja, Gott ist mit uns. Das sind Zeichen, der Himmel manifestiert sich auf der Erde. Und was auch damals übrigens interessant war, nur nebenbei bemerkt, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, es war Ende der 90er Jahre, gerade mit diesen Achaten. Was interessant war, all diese Achate, die damals bei uns gefallen sind, waren mehr oder weniger Rohachate, die nicht geschliffen waren. Heute denke ich, aha, Gott hat damals uns deutlich machen wollen, ja, ihr seid noch ein bisschen ungeschliffen, aber ich kriege das schon hin. Halleluja. Ihr seid Edelsteine, aber ich schleife euch noch ein bisschen. Halleluja. Geschliffen die letzten 20 Jahre, preist den Herrn. Und er schleift immer noch, und bei dir auch. Halleluja. Aber es sind Zeichen, weißt du? Zeichen. Goldzähne im Mund. Manche Menschen fragen, ja, warum Goldzähne im Mund? Warum nicht natürliche Zähne? Ja, weißt du, Gott hat auch schon natürliche Zähne verfaulte Zähne komplett zu natürlichen Zähnen wieder neu gemacht. Aber oft macht das über Goldfüllung. Warum über Goldfüllung? Ich glaube einfach, dass es ein Zeichen Gottes ist, dass er sagt, ich mache aus dem Fauligen Gold. Amen. Das Verfaulte verwandle ich in Gold. Das ist ein Zeichen. Die Engel haben Spaß daran. Das ist einfach ein Zeichen des Überflusses, der im Himmel ist. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Das sind übernatürliche Zeichen. Regentropfen, die sich in Gottesdiensten plötzlich manifestieren auf den Körpern. Wir hatten es gerade noch bei unserer letzten Konferenz, die wir hatten Ende Februar, bevor diese Corona-Geschichte begann, hatten wir eine Konferenz und da hatte ich dieses Wort von Gott, dass ich diesen Regen höre im Geist, so wie Elia den Regen der Erweckung gehört hat. Ihr erinnert euch vielleicht dran, wenn er bei der Konferenz dabei war, habe ich immer wieder gesagt, ja, es ist wie diese kleine Hand am Horizont. Jetzt ist die Zeit anzuspannen, denn Gott ist bereit, den Regen der Erweckung zu schicken. Und ich glaube, wir sind schon mittendrin. Es regnet. Es regnet. Und während ich immer wieder sagte, es regnet, waren einige Leute hier vorne vor der Bühne und die sagten plötzlich, hey, ich habe Regentropfen gespürt. Und die sind hier auf meinem Ding, die haben das richtig das Wasser auf ihren Armen gespürt. Das war ein Zeichen dieser Realität. Genau das Gleiche ist, wenn plötzlich übernatürlich Wind bläst. Ja, der Wind des Geistes, der Wind der Veränderung, nicht die Klimaanlage. Manchmal ist vielleicht auch die Klimaanlage, kann auch sein. Aber wir haben schon oft erlebt, dass übernatürlich Wind geweht hat und wir haben alles kontrolliert, ob es irgendwo eine Zugluft gibt oder ein was auch immer was gibt. Und es gab es nicht und trotzdem blies einfach dieser Wind. Und das ist ein übernatürliches Zeichen einfach für den Wind des Geistes. Genauso wie das Öl, das übernatürliche Öl, das Menschen plötzlich in den Händen haben. Haben wir auch schon ganz, ganz oft in den Gottesdiensten erlebt, wie Menschen plötzlich übernatürlich Öl in den Händen haben. Das ist ein Zeichen für die Salbung des Heiligen Geistes. Ist ja klar, die Salbung fließt über. Also fließt sie aus unseren Händen. Ja, damit will ich jetzt nicht sagen, dass wenn bei dir gerade kein Öl aus den Händen fließt, dass du da nicht gesalbt bist. Nein, das ist Blödsinn. Das sind einfach Zeichen für eine Realität. Es ist auch nicht so, dass Gott jetzt diejenigen mehr liebt, bei denen Öl aus den Händen fließt oder dass die was Besseres sind oder mehr gesalbt sind oder was auch immer. Nein, es sind einfach Zeichen, die Gott an bestimmten Söhnen der Herrlichkeit tut, um deutlich zu machen, hey, meine Salbung steht grenzenlos für euch zur Verfügung und fließt aus euch hervor. Halleluja. Genau das Gleiche mit himmlischen Manna, ja, eins der Zeichen, das wir auch erlebt haben hier schon. Himmlisches Manna, es ist Zeichen für die Versorgung Gottes. Es ist Zeichen für Versorgung in der Wüste. Als wir damals zum ersten Mal dieses Zeichen erlebt haben mit dem himmlischen Manna, da sind wir wirklich durch eine starke Wüstenzeit, sage ich mal, damals gegangen. Wir hatten damals noch nicht die Offenbarung, die wir heute hatten oder heute haben. Und mitten in dieser ganz, ganz heftigen Zeit hat Gott dieses himmlische Manna manifestiert in unserer Mitte. Preist den Herrn. Halleluja. Oder, weißt du, es ist grenzenlos. Dieser ganze Bereich ist vollkommen grenzenlos. Jetzt gerade auch in den letzten Wochen beim Livestream habe ich zweimal eine Mail bekommen, immer von derselben Person. Im ersten Gottesdienst, das war am 24. März, schrieb die Person das, oder ein Mann war das, schrieb das vom Sonntag, dem 22. März, das war unser erster Livestream-Gottesdienst. Und da schreibt er, heute habe ich den Livestream siegreich durch die Corona-Krise mit Georg und seiner Frau nachgeschaut, also er hat es zwei Tage später gesehen. Und während er praktisch der Predigt zugehört, habe ich im Hintergrund Musik vom Himmel gehört. Als Georg dann gebetet hat, hatte ich das Gefühl, dass ein Geist verschwand, der irgendetwas mit meinem Rücken angestellt hat. Und die Woche drauf schreibt er wieder, der gleiche Mann, und sagt, auch dieses Mal beim Nachschauen des Glory Life Gottesdienstes habe ich wieder Musik aus dem Himmel gehört und eine Wunde am Finger ist besser geworden. Halleluja. Zeichen, weißt du, Zeichen der Präsenz der Engel. Amen. Die himmlische Musik. Das, was du jetzt übrigens leicht im Hintergrund hörst, ist nicht die himmlische Musik, sondern es ist ein Pad, das wir mit reinspielen im Hintergrund. Also nicht, dass du denkst, wir machen hier kein Fake oder irgendwas. Ja? Halleluja. Also das ist nicht die himmlische Musik, obwohl die auch himmlisch ist, aber eben die kommt aus der Anlage. Halleluja. Aber weißt du, Gott, wir haben das schon so oft erlebt bei Leuten, auch die nach Hause gefahren sind von Konferenzen, waren hier bei uns, sind nach Hause gefahren im Auto, kein CD-Player an, kein Radio an, nichts, auch nichts von außen und plötzlich hören sie einfach himmlische Musik, Lobpreismusik. Plötzlich ist das ganze Auto erfüllt mit Engelsmusik. Das ist ein Zeichen dafür, dass da, wo die Söhne der Herrlichkeit sind, der Himmel offen ist. Halleluja. Da, wo du gerade jetzt bist, du lieber Sohn, du liebe Tochter, da ist der Himmel offen. Halleluja. Positionier dich einfach mal gerade dafür, dir das bewusst zu machen. Sag einfach mal, da, wo ich bin, ist der Himmel offen. Und grenzenlose Zeichen und Wunder geschehen. Der Himmel kommt auf die Erde. Halleluja. Zeichen der Aktivität von Engeln. Manchmal gibt es so Phasen, wo Gott dir Zeichen gibt, auch im Äußeren, wo er Dinge im Äußeren benutzt. Plötzlich siehst du immer überall die gleiche Zahl. Du hast immer jedes Mal, wenn du ins Hotel kommst, immer die gleiche Zahlenkombination. Gott möchte dich hinweisen, vielleicht auf einen Bibelvers, auf irgendetwas, was ihm wichtig ist. Er zeigt dir ein Datum, er zeigt dir einfach Zahlen, auch die von Bedeutung sind in irgendeiner Weise. Auch das ist ein Zeichen dafür, für die Aktivität von Engeln um dich herum, für ein Zeichen der Aktivität der übernatürlichen Welt um dich herum, symbolische Bedeutung oder auch Zeichen, die er tut an deinem eigenen Körper. Ja? Unser eigener Körper ist tatsächlich wie so ein Empfänger für übernatürliche Signale aus der unsichtbaren Welt sein. Jetzt letzten Sonntag zum Beispiel, als wir hier im Livestream-Gottesdienst waren, während dem Lobpreis, habe ich plötzlich gespürt, wie mein Heilungsdetektor angesprungen ist. Ich hatte nicht vorgehabt, irgendwie mit Heilung zu dienen am Ende vom Lobpreis. Es war nicht der spezielle Heilungsgottesdienst, sondern ich hatte eigentlich vor, einfach eine Überleitung zu machen und dann dem Andreas zu übergeben. Aber ich spürte einfach plötzlich im Lobpreis, wie mein Heilungsdetektor anspringt. Das ist dann, wenn ich stehe einfach da, ich preise den Herrn und plötzlich fängt meine Hand so an, unkontrolliert zu zittern. Jetzt mache ich es gerade selber, aber da habe ich es nicht gemacht. Sie fängt an zu zittern und ich weiß, jetzt ist Heilungskraft im Raum. Und dann habe ich deswegen, weil ich das gespürt habe, habe ich dann am Ende des Lobpreises die Heilungskraft über den Livestream freigesetzt und viele, viele Zeugnisse sind gekommen von Leuten, die geheilt worden sind, auch letzten Sonntag. Preist den Herrn, das sind Zeichen. Weißt du, Gott hat grenzenlose Möglichkeiten. Halleluja. Maria Woodworth Etter war auch ein Zeichen für Gott. Ja. Sie predigte und plötzlich, während sie einen Bibelvers sagte und mit ihrem Finger auf jemanden zeigte, bumm, fror sie ein. Und manchmal 24 Stunden, manchmal 48 Stunden oder noch länger stand sie einfach in dieser Position. Die Menschen kamen, sie schauten, sie pieksten sie mit Nadeln. Die Journalisten versuchten sie mit Nadeln zu pieksen, um sie wieder zu sich zu bringen. Sie reagierte nicht, sie blieb starr stehen, es gab keine Reaktion. Das ist vollkommen übernatürlich, kein Mensch kann das natürlich. Ja. Schau dir die an, die Leute auf der Straße, diese Fakire, die versuchen sowas zu machen. Weißt du, wenn du sie genau anschaust, bewegen sie sich doch immer. Und pass auf, wenn du sie piekst, dann werden sie definitiv eine Reaktion zeigen. Aber bei Maria Woodworth Etter war es ein Zeichen Gottes und Leute haben Buße getan. Sie haben nur einfach ihr zugeschaut und während sie ihr zugeschaut haben, haben sie Buße getan, einfach weil sie gesehen haben, Gott ist da real am Wirken. Halleluja. Preist den Herrn. Und genau das kannst du erleben, einfach in deinem Leben, dass einfach diese unsichtbare, diese himmlische Welt mehr und mehr Realität wird durch dich, weil da, wo Söhne der Herrlichkeit sind, da ist der Himmel präsent. Halleluja. Und ich spüre einfach den Himmel so stark, gerade jetzt einfach auch hier, wie er sich lagert. Und ich möchte dich einfach bitten, da wo du gerade bist, steh einfach mal auf, positionier dich einfach mal mit mir, mit uns. Einige Mitarbeiter sind ja auch hier im Raum. Einfach, wir positionieren uns gemeinsam einfach für diese Präsenz des Himmels, für diese Zeichen seiner Herrschaft, diese Zeichen seiner Herrlichkeit. Also das Wort Gottes ermutigt uns, wie die Kinder zu sein. einfach wie die Kinder uns auszustrecken. Was kommt jetzt, Papa? Was hast du für mich heute Abend? Streck einfach mal deine beiden Hände aus, sag einfach mal wie ein Kind und sag einfach mal, was kommt als nächstes, Papa, in meinem Leben? Ich bin bereit, Herr. Grenzenlos anzuzapfen, was du für mich hast. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi setze ich frei jetzt über jedem einzelnen Glory Life Schüler, Herr, diese Dimension von grenzenloser Herrschaft über Dämonen, Herr. Herr, dass nie wieder auch nur einer unserer Glory Life Schüler sich vor irgendeinem Dämon fürchtet, dem er begegnet, Herr, sondern dass jeder Einzelne, jedem Dämon, welchem auch immer er begegnet, immer mit dem Bewusstsein begegnet, in mir ist alles, was es braucht, um diesen Dämon in seine Schranken zu verweisen und diesen Dämon zu sagen, dass er zu weichen hat. In Jesu Namen, ich setze dieses Bewusstsein frei jetzt in jedem einzelnen Sohn der Herrlichkeit. In dir ist alles, was du brauchst, um jeden Dämon unter deine Füße zu nehmen und jeden Dämon zu befehlen, dass er zu verschwinden hat. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Nimm es einfach, sag danke, Vater. Halleluja. Und danke, Vater, Herr, dass du in jedem einzelnen Sohn der Herrlichkeit grenzenlose Quellen hast. Quellen grenzenlosen Wissens, grenzenloser Erkenntnis. Danke, Vater, für den Geist des Verständnisses. Danke für den Geist der Weisheit. Danke für den Geist des Rates. Danke für den Geist der Erkenntnis. Danke für die 7 Geister Gottes, Herr, die immer mehr und immer stärker auf jeden einzelnen Sohn der Herrlichkeit in dieser Zeit kommen, Herr. Herr, wo wir mehr und mehr wirklich diese Dimensionen des Geistes anzapfen, diese 7 Geister anzapfen und erleben, wie wir in Räumen der Erkenntnis uns bewegen, erleben, wie wir in Räumen der Weisheit uns bewegen, erleben, wie wir in Räumen des Verständnisses uns bewegen, wie nie zuvor, Herr, in dem Namen Jesus, wo wir übernatürliche Fähigkeiten anzapfen, Herr, wie nie zuvor, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Und danke, Heiliger Geist, für grenzenlos offenen Himmel, Herr. Danke, Herr, für Zeichen deiner Gegenwart im Leben der Söhne und Töchter Gottes. Ganz egal, was es ist, Herr, wir sind kindlich genug zu glauben, Herr, dass du alles kannst, Herr. Und Herr, wir sind kindlich genug, Dinge nicht einfach abzulehnen, weil vielleicht sie für unseren Verstand nicht Sinn machen, Herr. Und wir sagen, unser Verstand vielleicht sagt, ja, warum brauchen wir Goldstaub? Ja, wir brauchen Goldstaub nicht, aber es kann ein Zeichen sein, einfach der Liebe Gottes für uns. Und Vater, ich setze diese Zeichen deiner Liebe frei, Herr, diese Zeichen der Realität des Himmels, Herr, über jeden einzelnen Sohn, über jede einzelne Tochter, die heute Abend hier zuschaut und die heute Abend zugeschaltet ist oder die danach einfach dieses Video sieht, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, oder die CD hört oder die MP3 hört. Ich danke dir, Vater, Herr, dass ich die Zeichen deiner Gegenwart, Herr, freisetzen, wie nie zuvor, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, multiplizieren, Herr. Wind, Öl, Regen, Gold, was auch immer es ist. Übernatürliche Zeichen, himmlische Musik. Halleluja. Danke, Jesus. Zeichen in der sichtbaren Welt, Herr, wo du sprichst, Herr, durch Aufschriften auf LKWs, Nummernschilder, Zahlen auf an Hotelzimmern, was auch immer es ist, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass der Himmel offen ist, Herr, und dass wir wirklich in dieser Realität der unsichtbaren Welt zu Hause sind, Herr, und dass diese unsichtbare Welt, Herr, realer ist noch als die sichtbare Welt, Herr. Danke, dass du unseren Verstand wirklich überwältigst, Herr. Halleluja. Ja, dass du da, wo er im Weg steht, dass du ihn einfach zur Seite schiebst, dass du ihn lähmst, Herr. Halleluja. So, dass du übernehmen kannst, Herr. Und dass wir wirklich wie die Kinder all das erleben können, was du für uns hast, Herr. Wir strecken uns danach aus. Streck dich einfach nochmal aus und sag, danke, Vater. Ich empfange es in Jesu Namen. Halleluja. Die neue Schöpfung hat Autorität und Herrschaft über die alte Schöpfung. Übrigens auch über die Tierwelt. Ja? Auch über die Tierwelt. Jetzt am Sonntag hatte Andreas ein Wort, dass Tiere geheilt werden. Ich habe ein Zeugnis bekommen von einem Collie, war es, glaube ich. Ein Collie, der jetzt am Sonntag, ein Border-Collie-Mix, der einen Bandscheibenvorfall gehabt hatte, mit dem rechten Hinterbein nicht mehr austreten konnte, Schmerzen hatte, Wärmeumschläge halfen ihm nicht, bekam Schmerzmittel beim Tierarzt, Cortison Vitamin B12, humpelte sich aber weiter durch die Gegend. Und als der Andreas am Sonntag dieses Wort der Erkenntnis hatte für Tierheilung, haben sie ihm die Hand aufgelegt und die Frau schreibt, ich habe die Hand auf Rücken und rechte Hüfte unseres Hundes aufgelegt. Und als Andreas da hineingesprochen hatte, konnte er frei und unbeschwert laufen. Halleluja! Preist den Herrn! Gott heilt auch Tiere! Amen! Preist den Herrn! Halleluja! Halleluja! Und Gott hat auch, und damit kommen wir zum Schluss, Gott hat auch grenzenlose Finanzen für dich. Halleluja! Jetzt wollen wir noch zusammen geben. Und du zapfst mit deinem Geben, weißt du, heute Abend zapfst du diese Realität der zukünftigen Welt an. Und die Finanzen, die er für dich hat, weißt du, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat er denen bereitet, die ihn lieben. Das sind grenzenlose Finanzen. Du musst dir keine Sorgen machen. Gott wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Zapf einfach seine Quellen an. Ja, tu das, was er dir zeigt mit Finanzen. Bleib gerade auch mitten in der Krise. Wenn du eine Krise siehst um dich herum, dann bleib ganz bewusst, ganz entschieden, großzügig. Ja? Lass dich nicht eng machen, lass dich nicht ängstlich machen, sondern entscheid dich ganz bewusst erst recht für Großzügigkeit. Und ich sage dir, die grenzenlosen Quellen im Bereich der Finanzen stehen für dich zur Verfügung. Da habe ich noch ein letztes Zeugnis für heute Abend für euch von einer Frau, von der Antje, die auch bei uns hier in der Glory Life Schule ist und die einen Dienst leitet, also beruflich macht sie das, wo sie Geld sammelt für Waisenkinder auf der ganzen Welt und diese Spenden verwaltet und weiter sendet. Und sie schreibt hier, ich habe letzte Woche oder in dieser Woche, das war jetzt letzte Woche, große Wunder erlebt und sie sagt, am Montag hatte sie an ein paar treue Spender persönliche Ostergrüße verschickt. Das habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nie gemacht. Doch dieses Jahr hatte ich es auf dem Herzen. Ich habe auch christliche Bücher mit persönlichen Widmungen dazugepackt und für ein finanzielles Wunder bei unseren Spenden gebetet. Einer dieser Spender rief daraufhin am Donnerstagnachmittag, also am 9. April war das, bei mir an und bedankte sich für die Grüße. Ich berichtete dann, wo wir gerade überall besonders gefordert sind und dass wir in etlichen Ländern schon Nothilfemaßnahmen für Familien umsetzen und so weiter. Nach knapp 10 Minuten Gespräch sagte er plötzlich, Frau sowieso, noch haben die Banken geöffnet, wie viel Geld brauchen Sie gerade? Ich kann heute noch einen ersten Teilbetrag schicken. Ich fragte zurück, was denn möglich sei und er sagte, ich solle ihm eine Summe nennen. Daraufhin nannte ich ihm 63.700 Euro, die wir in der letzten Woche ausgegeben hatten für Nothilfemaßnahmen im Kongo und in der Ukraine. Er übergab das Gespräch an seine Frau, weil er sich direkt auf den Weg zur Bank machen wollte. Halleluja, Jesus ist Sieger, bei ihm gibt es keine Krise und er macht für uns gerade jetzt das Beste draus. Darauf dürfen wir uns jeden Tag neu mit vollem Vertrauen und voller Erwartung des Allerbesten stellen, ganz egal wie die Umstände aussehen. Der, der in uns lebt, ist so viel größer und mächtiger als der, der in der Welt lebt. Gerade jetzt dürfen wir himmlische Versorgung wie nie zuvor in Anspruch nehmen und wir werden staunen, was Jesus alles für uns bereithält. Halleluja. Preist den Herrn. Bringt bitte die Information einfach, wie die Leute geben können, an die Wand. Die Information, Kontonummer und PayPal und so weiter. Die geben Informationen genau. Hier ist die Überweisung, Weisungsmöglichkeit, die Kontonummer, die PayPal-Adresse oder die Kreditkarten, der Kreditkartenlink einfach auf unsere Homepage. So kannst du geben, einfach wie der Heilige Geist dich führt heute Abend. Frag ihn einfach, was du tun sollst und dann wollen wir gleich zusammen einfach auch diese Sammlung segnen, dass Gott es mächtig multipliziert, weil er hat grenzenlose Finanzen für uns. Weißt du, wenn er den Himmel mit Gold pflastert, die Straßen dort mit Gold pflastert, weißt du, dann wird es definitiv im Himmel keine Finanzkrise geben, auch keine Goldknappheit oder irgendetwas, sondern dann ist tatsächlich in allem immer, alle Zeit, alle Genüge und Überfluss da. Halleluja. Also tu das, hier sind die Informationen, was er dir zeigt, überweise, PayPal, Kreditkarte. Bringt mir Irina den Eimer, wo hier die Mitarbeiter ihr Saatgut hineingesät haben. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der jetzt gerade gibt oder gegeben hat, schon über Internet, Herr, online, Vater, und für jeden, der hier gegeben hat. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du grenzenlose Finanzquellen freisetzt im Leben jedes Einzelnen, Herr. Und dass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Gott ist wunderbar, Gott ist so gut. Halleluja. Ich gebe euch jetzt ganz kurz noch ein paar Ansagen weiter. Hört noch mal gut zu zum Schluss, weil wir haben ein etwas Neues auch, was Einmaliges, was nächste Woche laufen wird. Also pass gut auf, was ich dir sage, bevor du einfach abschaltest. Jetzt am Sonntag haben wir um 10 Uhr wieder Livestream, Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl hier aus dem Glory Life Zentrum. Macht ihr einfach ein Stück Brot bereit, macht ihr einen Becher bereit. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern und zusammen das Abendmahl einnehmen. Im Anschluss daran gibt es wieder die Möglichkeit anzurufen, Heilungsgebet zu empfangen. Wie gesagt, letzten Sonntag haben wir für 130 Leute gebetet. Ich glaube, diesen Sonntag werden wir für noch mehr Leute beten. Also sag auch den Leuten in deinem Umfeld Bescheid, dass sie einschalten jetzt am Sonntag und dass wir wirklich, wir kriegen ja so viele Zeugnisse von Leuten, wo Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter, die nie zuvor in unserem Gottesdienst waren, einfach mit einschalten jetzt im Livestream. Und das setzt sich frei, dass es noch mehr passiert jetzt auch am kommenden Sonntag. Also lad sie ein, sag ihnen, schalt ein und im Anschluss haben sie dann auch die Möglichkeit, für sich beten zu lassen über unsere Gebetshotline. Und dann haben wir nächsten Dienstag um 19.30 Uhr wieder Livestream. Intensivabend hier aus dem Zentrum mit Lobpreis, verschiedenen Glory Life Predigern, Geistesgaben und so weiter. Und zwar Zugang haben alle, die entweder Glory Life Schüler sind oder unser Predigt-Download-Abo haben. Ja? Halleluja. Die Schüler haben das automatisch. Ja? Die Schüler haben automatisch den Zugang. Also entweder bist du Glory Life Schüler, sowieso, alle, die heute Abend zuschauen, sind ja Glory Life Schüler und die anderen, die Download haben, haben auch den Zugang. Und dann, Achtung, pass auf, ein spezielles Event, nächsten Mittwochabend gibt es ein spezielles Event und zwar um 20.15 Uhr zur Primetime, anstatt den neuesten Corona-News oder dem Tatort, kannst du dich reinzoomen zu uns ins Wohnzimmer. Der Abend heißt es eine Stunde Questions and Answers mit Georg und Irina, also Fragen und Antworten mit Georg und Irina live aus unserem Wohnzimmer und das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Du hast die Möglichkeit, bis nächsten Mittwoch um 13 Uhr uns an info@glorylife.de Fragen zu schicken, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, was auch immer du wissen möchtest zur Corona-Krise, zu unserem persönlichen geistlichen Leben, zur Bibel, zu geistlichen Themen oder Fragen, was auch immer dir auf dem Herzen ist. Schick uns einfach deine Fragen und wir werden es dann sichten und abends um 20.15 Uhr, es wird etwa eine Stunde gehen, 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr werden wir dann Fragen beantworten. Es kann dann auch online direkt nachgefragt werden. Wir werden das Ganze über YouTube machen. Glory Life TV YouTube-Kanal. Am besten du abonnierst den gleich, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, weil dann wirst du automatisch benachrichtigt von diesem Event nächsten Mittwoch und dann schaltest du dich rein und dann kannst du dort über die Kommentarfunktion auch Nachfragen stellen. Wir können also sozusagen miteinander wie chatten sozusagen. Ja? Also ich bin schon total heiß da drauf. Das wird eine richtig spannende Sache. Wir haben das noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob wir es dann so schnell wieder machen. Also ich empfehle dir wirklich, nächsten Mittwoch markier dir das im Kalender, 20.15 Uhr, lass den Tatort mal ausfallen und 20.15 Uhr Fragen und Antworten mit Georg und Irina. Und denk dran, bis Mittwoch um 13 Uhr dir uns deine Fragen zu schicken an info@glorylife.de. Und dann sind wir abends mit dir von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Halleluja. Das Ganze ist dann öffentlich für diese Zeit im YouTube-Kanal, also kann jeder zuschauen über YouTube. Allerdings danach ist es dann weg. Ist nur für diese eine Stunde. Also denk dran, schaltet da mit rein. Halleluja. Gut, und dann nächsten Donnerstag natürlich wieder 19.30 Uhr, Glory Life Schule. Sei mit dabei, schalte ein für alle Glory Life Schüler. Du kannst dich auch neu anmelden wieder bis zum 1.5. Am 1.5. Kannst du wieder, ab 1.5. kannst du wieder neu dabei sein, aber du darfst ja vorher auch mal schnuppern, also kannst nächste Woche mal reinschnuppern und dich dann zum 1.5. anmelden. Preis den Herrn, jede Woche melden sich neue Schüler an. Heute habe ich gesehen, wir sind jetzt schon 529 Glory Life Schüler. Preis den Herrn. Und wir haben einen neuen Schüler aus Teneriffa bei uns in der Glory Life Schule. Wir begrüßen jetzt einen Schüler auf Teneriffa. Preist den Herrn. Halleluja. Herzliche Grüße nach Teneriffa. Unser 529. Schüler. Gut. Außerdem steht weiterhin, es könnt ihr mal an die Wand werfen und die Ansage mit den Gebetszeiten, Beratung und Gebet. Wir beten weiterhin für die Kranken und Beladenen. Hier sind die Zeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Für 6 Tage die Woche wird Beratung und Gebet angeboten. Jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir das multipliziert. Also du kannst anrufen und Beratung und Gebet empfangen oder auch Leuten in deinem Umfeld Bescheid sagen, dass sie sich da an uns wenden können. Preist den Herrn. Alle weiteren Informationen, was sonst noch läuft, auf unserer Homepage oder über unser Büro. Du kannst uns unter 07158 175810 erreichen. Da gibt es auch normale Bürozeiten, die dann nicht Beratung und Gebet sind. Da bekommst du weitere Informationen. Außerdem gibt es weiterhin jeden Tag außer sonntags ein tägliches Wort der Ermutigung auf unserem Glory Life TV YouTube-Kanal. Also das ist auch eine super Sache, wo du einschalten kannst. Für Kinder gibt es einen Glory Life Kids TV-Kanal. Kannst du auch auf unserem Glory Life YouTube-Kanal finden. Also ich glaube, Gott versorgt uns in dieser Zeit wirklich mit allem, was wir brauchen. Und gleichzeitig glaube ich auch dafür, dass wir bald wieder live Gottesdienste machen können. Also betet mit dafür. Morgen ist ein entscheidendes Treffen zwischen Kirchenvertreter und Regierung. Betet mit damit dafür, dass in Schnelligkeit wieder Lösungen gefunden werden, sodass Gottesdienste auch wieder live stattfinden können. In diesem Sinne, seid ganz, ganz mächtig gesegnet hier aus dem Glory Life Zentrum. Und dann bis spätestens Sonntag wieder über Livestream sehen wir uns wieder. Die allerbeste Zeit, den allerbesten Abend und schlaft gut. Und gutes Nächtle.